السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht war habe schon Deutsch und leider heute haben wir Probleme gehabt mit Paltok. Die ganze Zeit versuche ich reinzukommen, aber der Raum wird von allein zugeschlossen. Khair, inshallah, der Unterricht auf Arabisch und Deutsch, barakallahu fikum. Und wir machen weiter mit der Geschichte des Islam. Und wir sind jetzt in der Zeit ab 11 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sind im Jahre 11 nach der Auswanderung. Und die Auswanderung vom Propheten war ungefähr 622 oder 23. Das heißt, wir können sagen, wir sind jetzt im Jahre 634, 35 nach unserer, jetzt nach dem christlichen Zeitrechnung. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Barakallahu fikum, min aham al-umur allati hasalat fi ahdi Abi Bakr as-Siddiq. Takallamna, taba'a man huwa Abu Bakr, radhiya Allah alayh, fada'il Abu Bakr ma'rufa. فضائل أبي بكر معروفة. من أهم الأمور التي وقعت في عهد أبي بكر، بارك الله فيكم، أولا جمع القرآن، جمع القرآن، تنفيذ جيش أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أمر بتنفيذ جيش أسامة، قتال أهل الردة ومانعي الزكاة ومسيلمة الكذاب. هذه الأمور العظام، أكبر أمور. طبعا حصل أمور أخرى كثيرة في عهد أبي بكر الصديق، ولكن من هذه هي الأمور، من أهم الأمور التي حصلت في عهد أبي بكر رضوان الله عليه. بارك الله فيكم. Wir haben schon über Abu Bakr al-Siddiq gesprochen, wer Abu Bakr ist. Das ist der erste Khalif von den Muslimen. Der war der Beste von den Muslimen. Der Prophet hat ihn bestätigt und er hat das meiste Wissen gehabt und er war auch tapfer رضوان الله عليه. Das haben wir schon erklärt. Und es gab in der Zeit von Abu Bakr. Abu Bakr hat die Muslime ungefähr 2 Jahre. Es war ja so ein paar Monate regiert, geführt. Und in diesen 2 Jahren gab es, Ereignisse, die, großen Wert gehabt haben. Und zwar erstmal die Sammlung des Korans. Die Sammlung des Korans. Dann die Armee von Osama ibn Zaid. رضوان الله عليهما. Dann الردة und مانعي الزكاة. Das wird Leute, die vom Islam abgefallen waren und Leute, die زكاة nicht mehr zahlen wollten. Und natürlich einer der wichtigsten Themen oder Ereignisse, die passierten, war die Geschichte mit Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab ist eine Person, die behauptet hat, Prophet zu sein. Und diese Person hat sein Prophetentum sozusagen bekannt gemacht zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter bis in Italien. قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت اليمن مقسمه الى اجزاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني استخدم على كل منطقة من اليمن أميرا من الأمراء، أميرا من الأمراء. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم على نجران، وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران وحولها، وعامر بن شهر على همدان، وأمر على صنعاء شهر بن باذان، وعلى حضر موت زياد بن لبيد الأنصاري. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء عماله على اليمن. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ادعى الأسود العنسي، مو مسيلم الكذاب الآن، إنما الأسود العنسي، وهو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي، وعنس بطن من بطون العرب، وهم مزحج، اسمهم مزحج يعني قبيلة اسمها مزحج. فهذا الأسود ادعى النبوة وارتد عن الإسلام وكان مشعوذا، كان كاهنا، الأسود العنسي كان كاهنا وادعى النبوة في اليمن. وغزا العنسي نجران فأخرج عنها عمر بن حزم وكذلك خالد بن سعيد بن العاص، ثم سار إلى صنعاء وقتل شهر ابن باذان الذي كان هو أمير صنعاء. فالتحق معاذ رضوان الله عليه، معاذ بن جبل، التحق بأبي موسى الأشعري في مأرب، التحق به هناك في مأرب، وثم ذهبا كلاهما إلى حضر موت. ليش؟ لأنه زياد بن لبيد الأنصاري كان هناك، ولكن الأسود العنسي استتب له ملك اليمن وغلب على ما بين حضرموت إلى عدن، وصار طبعا صار مشهور جدا بين الناس لأنه أيضا انتصر على المسلمين، انتصر عليهم. فتزوج امرأة شهر بن باذان بعد أن قتله، وخاف المسلمون في حضرموت فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوه، لأنه قاتل المسلمين أن يقاتلوه. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران نفس الكلام، فوافقوا على ذلك. فذهب مجموعة من المسلمين ودخلوا على آزاد كان اسمها، وكانت زوجة شهر بن باذان، وكان قد تزوجها الأسود العنسي عنوة، يعني قوة وإجبارا. فدعوها المسلمون إلى ما هم عليه من الحق، وذكروها قتل زوجها وطلبوا منها أن تعينهم على الأسود العنسي، ثم تتبع نفر من المسلمين أثر الأسود العنسي، وكان يختبئ في بيت، ما أحد يعلمه، ولكن المرأة تعرف البيت فأخبرتهم أين هو. فدخل عليه المسلمون، حفروا حفرة ودخلوا عليه وذبحه فيروز. ولما طلع الفجر نادى المسلمون بالأذان، أشهد أن محمد رسول الله وأن عيهلة كذاب، وأعطوهم رأسه. فلما رأى ذلك يعني أتباعه غاروا على المسلمين، وكتب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر العنسي. ابن عمر قال أتى الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته التي قتل فيها الأسود. وفي هذه الأثناء مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عليه قد نصب خليفة للمسلمين. فجاء الخبر في أول عهد أبي بكر رضي الله عليه، جاءت البشرى أن الأسود العنسي قد ذهب وذهب صيته، وبذلك كان هذا يعني نصر عظيم للمسلم. بارك الله فيكم. فندم ich habe gesagt es gibt geschichtlich, wir reden jetzt über die Geschichte, und wenn wir über die Geschichte sprechen, dann gibt's viele Ereignisse, die man erklärt, und man sollte aufpassen, die geschichtlichen Aspekte sind anders als die religiösen. Die geschichtlichen Aspekte sind anders als religiösen. Weil in der Geschichte, es gibt viele Geschichten vielleicht, die man erzählt hat, und die meisten Gelehrten, sie haben das nicht so viel, sage ich jetzt, geforscht, oder dass sie sich vergewissert haben, ob die stimmen oder nicht. Aber allgemein versuchen die Historiker, die muslimischen Historiker und Geschichte, sage ich, Forscher, sie haben immer versucht, die Wahrheit zu sagen. In der Zeit von Abu Bakr gab es große Ereignisse, wie ich schon erzählt habe. Aber manche Ereignisse, die haben angefangen schon in der Zeit von unserem Propheten Muhammad SAW, als er am Leben war. In der Zeit von Propheten sallallahu alaihi wasallam hat eine Person aus Jemen behauptet, dass diese Person Prophet wäre. Und diese Person hieß Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Und das ist eine bekannte Geschichte. Dieser Al-Aswad Al-Ansi heißt eigentlich Ayhala ibn Ka'b ibn Auf Al-Ansi. Ayhala ibn Ka'b ibn Auf Al-Ansi. Al-Ansi ist bezüglich ein arabischen Stamm. Und das heißt Melchij. Also der kommt aus einem arabischen Stamm, das heißt Melchij. Dieser Al-Ansi war in Jemen. Und er war ein Magier und sogenannte Wahrsager. Deshalb die Leute gingen zu ihm viel. Der war bekannt bei ihnen. Als die Leute von Jemen den Islam angenommen haben, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jemen in Provinzen geteilt. In Provinzen. Und hier sollte man ein bisschen sozusagen Al-Jemen sich vorstellen können, ja? Wie Al-Jemen aussieht. Norden ist Sana'a, dann geht es nach Süden, dann gibt es dort Aden und dann ist es länglich und auf der anderen Seite ist Hadramut. Das wird zur Grenze von Oman und auch nach Norden zu Saudi-Arabien. Das wird Jemen ist sozusagen wie ein L unten, aber ein L, was umgekippt ist und das ist unten von der arabischen Halbinsel. So sieht Jemen aus. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Gebiet von Najran, das ist im Norden von Jemen, er hat dort Amr ibn Hazm als Provinzleiter gemacht oder bestellt. Khalid ibn Sa'id ibn al-As Najran war er der Provinz Amir oder Provinzleiter. Amr ibn Shahr war in Hamdan. Hamdan ist auch ein Gebiet in Jemen, das sehr bekannt ist. Sana'a, der Amir war Shahr ibn Badan. Und in Hadramaut gab es Ziyad ibn Labid al-Ansar. Die waren die Provinzleiter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Jemen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb. Und diese Provinzleiter waren schon am Leben. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückkam von der Pilgerreise, das wird von Abschied Pilgerreise, kam zu ihm jemand und er hat ihm erzählt, dass ein Mann aus Melchij, das wird aus diesem Gebiet aus Jemen, behauptet hat, dass er Prophet wäre. Was hat dieser Al-Aswad al-Ansi dann gemacht? Das war nicht genug für ihn, dass er gesagt hat, ich wäre Prophet. Er hat die Provinzen von Jemen angegriffen, indem er Amr ibn Hazm besiegt hat und Khalid ibn Sa'id al-As und er hat das ganze Gebiet von Najran genommen. Dann ist er in Richtung Sana'a und er hat auch das eingenommen und er hat den Provinzleiter von Sana'a, der hieß Shahr ibn Badan, der hat ihn getötet. Und er hat seine Frau von Shahr ibn Badan, der hat das sozusagen genommen. Und er hat sie als Frau genommen, diese Al-Aswad al-Ansi. Zwangmäßig. Auf jeden Fall, die Muslime waren dann in Ma'rib, im Süden von Jemen und in Hadramaut, wo Labid al-Ansari, Ziyad ibn Labid al-Ansari war. Sie haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam angeschrieben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ihr sollt euch verteidigen natürlich und ihr könnt gegen ihn kämpfen. Und notweise, ihr sollt eine Gruppe von Muslimen schicken, damit sie ihn töten. Dann ist eine Gruppe von Muslimen zu seiner Frau, die er zwangmäßig genommen hat, gegangen. Sie haben ihr vom Islam erzählt und sie haben ihr erklärt, was er mit ihrem Mann gemacht hat. Dann hat sie ihm gesagt, ich helfe euch. Dieser Aswad al-Ansi, er hat ein Haus gehabt. Keiner wusste, wo er drin bleibt, außer seine Frau. Diese Frau hat den Islam angenommen und sie hat ihnen gesagt, okay, ich werde euch zeigen, wo der ist. Und dann hat sie ihnen gezeigt Sie haben ein Loch in der Wand gemacht und sie sind rein zu ihm. Eine Gruppe, nicht alle. Wie heute, man sagt Kommandos sozusagen. Ja. Die waren Spezialeinheit. Ja, die Spezialeinheit ist reingegangen und die haben ihn getötet. Natürlich, die Leute haben nie geglaubt, dass er getötet worden ist. Dann haben die Muslime dazu aufgerufen, dass die Leute Adhan machen. Und in Adhan, zu viel Gebet, haben die gesagt, Ashhadu an la ilaha, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und dieser Ayhala ist Lügner. Dann kamen seine Leute. Wieso sagt man sowas? Dann haben sie ihn gesehen, der wurde getötet. Normalerweise sollten die Leute dann wissen, dass er lügt. Aber nein, sie waren stur und sie haben die Muslime nochmal angegriffen. Sie haben die Muslime angegriffen und sie wollten die Muslime sozusagen vernichten. In dieser Zeit, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam krank geworden und er ist gestorben. Sallallahu alaihi wasallam. Als Abu Bakr dann die Führung der Muslime genommen hat, hat man ihm einen Botschafter geschickt von Jemen und man hat ihm gesagt, Al-Aswad Al-Ansi wurde getötet, aber die Muslime brauchen eure Hilfe. Weil Al-Aswad Al-Ansi, es gab sehr viele Leute, die ihm geholfen haben in Jemen, weil sie gedacht haben, dass sie sozusagen, dass er recht hat und dass sie richtig sind. Das heißt, das ist ein, sage ich jetzt, ein Problem, Hürde, die die Muslime eingedämmt haben. Das war in Jemen. Nicht nur Al-Aswad Al-Ansi hat behauptet, dass er Prophet wäre, sondern andere. Sehr barakallahu fikum die Zeit. Und wir haben versprochen, dass wir nicht lang machen. Deshalb, inshallah, wir werden hier stoppen, bismillah ta'ala, heute, wenn wir auch wenig gemacht haben. Und das nächste Mal sprechen wir, inshallah, über die Leute, die vom Islam damals abgefallen waren. Und sie haben gegen die Muslime gekämpft und sie haben gegen den Islam was genommen. Sie wollten die Muslime vernichten und deshalb mussten die Muslime etwas vornehmen. Und wir sprechen auch über Musaylim al-Kadhab, was er gemacht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen und uns auf dem richtigen Weg festigen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول ده جبست أنا من تنت. يا، du kannst Fragen nehmen, aber ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Vielleicht kann ich erst 21 Uhr wieder reinkommen. Das kann eine Stunde dauern. Oder wollt ihr das so machen, dass wir den Raum erstmal zuschließen und vielleicht 21 Uhr nochmal aufmachen? Oder 21 Uhr, vielleicht 30 auch. Wie ihr wollt. Okay, dann machen wir so. Wir schließen den Raum jetzt. Und dann später, wenn ich wieder reinkomme, ungefähr 21 Uhr, das könnte auch später sein. Vielleicht auch 21.30 Uhr, aber ab 21 Uhr, inshallah, versuche ich reinzukommen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.